Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il fand am 20. August in Deutschland eine Festveranstaltung statt. Daran nahmen die Funktionäre und Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Deutschen Studiengruppe für die Werke von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il teil. Der Redner hob hervor, dass Genosse Kim Jong-il die Songun-Politik zum Hauptziel der sozialistischen Politik bestimmt und die Demokratische Volksrepublik Korea in eine Militärmacht und ein Paradies des Volkes verwandelt habe. Auf der Veranstaltung wurde eine Glückwunschadresse an Marschall Kim Jong-un angenommen.